Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Leben auf dem Mars, das ist noch ziemliche Zukunftsmusik. Trotzdem bereiten Wissenschaftler sich schon darauf vor. Neueste Errungenschaft, eine Vase aus Marssand bzw. Material, das dem Marsboden nachempfunden worden ist. Die haben Forscher der TU Berlin getöpfert. Sie sagen, dass der Marssand schwer zu verarbeiten war und sie viele Versuche brauchten, bis sie das Material in Form bringen konnten. Ganz dicht ist die Vase immer noch nicht. Schon länger simulieren Forscher, wie Menschen auf dem Mars überleben könnten. Auf der monatelangen Reise dahin können Raumfahrer nur wenig mitnehmen. Es ist also wichtig zu wissen, ob man vor Ort Nahrungsmittel anpflanzen oder etwas aus dem Marssand bauen kann. Vor 2 Jahren hatten Forscher schon Backsteine präsentiert, die sie aus dem Marsbodenimitat geformt hatten. Game of Thrones gehört zu den Serien, die am häufigsten illegal heruntergeladen werden. Und Produzent HBO tut kaum etwas dagegen. Das ist eine kluge Strategie, schreiben Wirtschaftswissenschaftler aus den USA in einem Fachmagazin. Ihre Untersuchung zeigt nämlich, dass ein bisschen Internetpiraterie helfen kann. Und zwar sowohl den Produzenten der Serie als auch den Sendern und am Ende auch uns Verbrauchern. Durch die Raubkopien entsteht eine Art Preiswettbewerb in einem Markt, in dem sonst Serienproduzent und Sender ein Monopol haben. Dieser Wettbewerb führt dazu, dass weder Produzent noch Sender versuchen, mit einem hohen Aufschlag ihre Gewinnspanne zu erhöhen. Für uns Verbraucher bedeutet das am Ende, dass wir die Serie zu einem besseren Preis bekommen. Aus wirtschaftlicher Sicht bringt es laut den Forschern deshalb nichts, um jeden Preis gegen Raubkopien vorzugehen. Völlig frei laufen lassen sollte man sie aber auch nicht, darunter würden dann alle leiden. Sogar an den abgelegensten Ecken dieser Welt finden sich multiresistente Keime. Das zeigt eine aktuelle Studie. Umweltingenieure aus England, den USA und China haben Proben im Kongsfjord genommen. Das ist eine Region auf der Inselgruppe Spitzbergen zwischen Norwegen und dem Nordpol. Dort haben Forscher in Bodenproben Gene für Resistenzen gegen besonders wirkungsvolle Reserveantibiotika gefunden. Das Erstaunliche daran, diese Gene waren erst vor wenigen Jahren in Indien in Delhi entdeckt worden, also 13.000 Kilometer weit entfernt. Dort tauchten sie in Gewässern in der Nähe eines Krankenhauses auf. Die Forscher schreiben, dass Bakterien mit den Genen vermutlich in den Gedärmen von Tieren und Menschen in die Arktis transportiert wurden. Das Beispiel zeigt laut den Forschern, wohin der exzessive Einsatz von Antibiotika führt. Die Wissenschaftler fordern deswegen Änderungen in Medizin und Landwirtschaft. In Norwegen gehören Köche zu den Berufsgruppen mit der niedrigsten Lebenserwartung. Ein Grund dafür könnten die Kochdämpfe sein, denen sie täglich ausgesetzt sind. Zu diesem Schluss kommt ein norwegischer Arzt in seiner Doktorarbeit, für die er mehr als 900 Köche befragt hat. Er wollte wissen, ob die Arbeitsbedingungen in der Küche die Lungenfunktion verändern. Ergebnis: Wer mehr als den halben Arbeitstag damit verbrachte, Lebensmittel zu braten, erhöhte sein Risiko für chronische Bronchitis um den Faktor 2,5. 17% der befragten Köche berichteten von Atembeschwerden. Bei einem Großteil ließen die Symptome aber nach, sobald sie nicht mehr am Herd standen. Daraus schließt der Arzt, dass Arbeitsbedingungen und Gesundheit zusammenhängen. Dass viele Köche ihren Beruf irgendwann aufgeben, hat laut der Befragung aber andere Gründe. Am häufigsten wurden dafür Beschwerden an Muskeln und Knochen genannt, sowie schlechte Arbeitsbedingungen. Musik verändert sich mit der Zeit. Lieder, die heute erfolgreich sind, klingen nicht mehr so wie Lieder, die vor 50 oder 60 Jahren in den Charts waren. Aber nicht nur der musikalische Teil, also Melodien und Harmonien, haben sich geändert, sondern auch die Texte. Die Lyrics der erfolgreichsten Songs wurden immer aggressiver. Das zeigt eine Untersuchung im Journal of Popular Music Studies. Das Forschungsteam hat dafür die US-Top 100 jedes einzelnen Jahres zwischen 1950 und 2016 ausgewertet. In den 50er Jahren waren die Texte noch nicht sehr aggressiv und auch Mitte der 80er gab es eine wenig aggressive Phase. In den 90ern nahm die Aggressivität dann aber stark zu und erreichte 2015 einen Höhepunkt. Bei Freude und Glück war es genau umgekehrt. Songs, in denen es um diese positiven Gefühle geht, schaffen es heute seltener in die Charts als noch in den 50er oder 70er Jahren. Die Antarktis ist auch 100 Jahre nach den großen Polarforschern wie Amundsen, Scott oder Shackleton ein schwieriges Ziel für Expeditionen. Ein Forschungsteam lässt sich davon aber nicht abschrecken. Nach einigen Messungen und Analysen am Larsen-Eisschelf hat sich das Team jetzt auf den Weg gemacht, ein lange verschollenes Expeditionsschiff zu finden, die Endurance, die bei einer Antarktis-Expedition 1915 vom Packeis zerdrückt wurde. Der britische Polarforscher Ernest Shackleton konnte sein Team damals nur mit viel Glück retten. Bisher hat niemand die Endurance gefunden, die wahrscheinlich in 3000 Metern Tiefe auf dem Meeresboden liegt. Die modernen Forscher hoffen, sie mit Unterwasserrobotern zu finden. Bis dahin muss ihr Schiff aber erst noch durch 120 Kilometer Meereis brechen. Im Moment sehen die Eis- und Wetterbedingungen günstig aus, aber die Antarktis bleibt auch mit einem modernen Eisbrecher ein Abenteuer, sagen die Forscher. Deutschlandfunk Nova.